Hörverständnisübung Nummer 7. Das Auto und die Bürokratie. Herr Wolf ist in eine andere Stadt umgezogen. Bei der Kraftfahrzeugstelle möchte er heute sein Auto ummelden. Aber das ist anscheinend gar nicht so einfach, wie er feststellen muss. Guten Tag, ich möchte mein Auto anmelden. Anmelden? Wollen Sie es neu zulassen oder neu anmelden oder wollen Sie es ummelden? Nein, ich möchte es ummelden. Ach, ummelden? Ja. Ja, die Ummeldung ist nebenan. Hier, gleich also, nebenan. Hier, also. Ja. Guten Tag. Guten Tag. Kann ich bei Ihnen mein Auto ummelden? Ja, wohnen Sie hier? Ja. Ja. Sind Sie schon angemeldet, polizeilich, hier in Glücksburg? Nee, angemeldet bin ich noch nicht. Ja, dann müssen Sie sich aber zuerst anmelden, nicht? Polizeilich anmelden. Das Einwohnermeldeamt, das ist hier im Haus, im ersten Stock, Zimmer 24. Da gehen Sie zuerst hin und dann kommen Sie wieder zu mir. Ach, wie lange dauert denn das? Na ja, das geht schnell, das geht ganz schnell. So viel Zeit habe ich nämlich nicht. Also im ersten Stock, Zimmer 24. Genau. Mhm. Guten Tag, ich möchte mich anmelden. Guten Tag. Ja, haben Sie schon ein Formular? Jetzt sagen Sie mir bloß, dass ich noch ein Formular holen muss. Ja, Sie müssen ein Anmeldeformular haben und das kriegen Sie unten an der Kasse, im Ach, Erdgeschoss. Ach, du liebe Zeit. Na, also ich bin gleich wieder da. Dann komme ich wieder zu Ihnen. Ja, dann kommen Sie wieder zu mir. So, also dieses hier, ist das richtige Formular? Ja, das ist das richtige Formular. Und das füllen Sie jetzt mal schön aus, nicht? Also, da haben wir bisheriger Wohnort, neuer Wohnort, Name. Erster Nachname, nicht? Und dann der Vorname. Ja, Nachname. Ja. Sehen Sie schon. Ja, Sie wollen sowieso viel wissen hier. Vorname, Geburtsdatum, ja, Beruf. Familienstand. Ich möchte wissen, was mein Familienstand mit dem Auto zu tun hat. Das ist ja nun mal so in unserer Bundesrepublik, ne? Ja, Konfession. Und dann noch Staatsangehörigkeit. Ach ja, machen, ja, ne? Ja, ja, die ist ja wichtig. Ja. Ne? Ja. So, das dürfte ja jetzt reichen. Ich sehen Sie sich das mal bitte an. Ja. Ja, wie ist das denn nun? ist denn nun Glücksburg Ihr Hauptwohnsitz oder Ihr zweiter Wohnsitz? Das ist mein zweiter Wohnsitz. Hannover bleibt. Hauptwohnsitz bleibt ja. Hannover, das bleibt ja. Ja, dann ist gut. Ja. Aber das müssen Sie dennoch da eintragen. Da unter 2b, in der Spalte. Ach, das ist aber undeutlich. Ja, das sieht man nicht so genau. Na, also wirklich nicht. Also das ist ja eine komplizierte Sache. Ja. So. Ja, das ist nur gut, nicht? Mhm. Ja, das ist alles in Ordnung. Gefällt Ihnen das hier eigentlich in Glücksburg? Naja, also ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, wenn das hier schon so angeht, ich bin heute den ersten Tag hier, ich habe mir hier freigenommen. Und dann muss ich also schon so viel Papierkram machen. Ja, aber wenn Sie das mal überstanden haben, dann werden Sie sich hier sicher ganz wohl fühlen. Na, das will ich stark hoffen. Das ist nämlich schön bei uns, nicht? Besonders im Sommer. Waren Sie schon in unserem Schloss? Nichts gesehen bis jetzt, nichts gesehen. Ach, dann nehmen Sie sich mal ein bisschen Zeit, nicht? Ja. Und denn der Park, der ist auch sehr schön. Und denn überhaupt, wenn Sie mal rausgehen an die Förde, segeln Sie? Ja, gerne. Gerne. Haben Sie Boot? Ja, ich werde wahrscheinlich nicht so viel Zeit haben. Muss mal sehen. Ach, würde das ich gerne ist machen. So schön. Wir haben auch schöne Regatten und so. Und, der Segelclub, der ist fein. Ja. Na, ich wünsche Ihnen denn auch mal viel Glück. Ist nett, ja. Also jetzt gehe ich mit diesem Formular hinunter wahrscheinlich. Und dann nochmal wieder, ne? Gut, danke Ihnen schön. Wiedersehen. Wiedersehen. So, hier bin ich wieder. Also dies ist hier meine Anmeldung, wenn Sie sich das bitte ansehen würden. Ja, vom Einwohnermeldeamt, richtig. Und jetzt schreibe ich Ihnen den Ummeldeschein für das Auto mal eben aus. Ja. Einen Moment. So. Und damit gehen Sie jetzt bitte zur Kasse und zahlen die Ummeldegebühren von 5 Mark. Und dann kommen Sie wieder zu mir und bekommen von mir Ihre neue Autonummer. Aha, gut. Danke sehr. So, das hier ist die Quittung. Habe ich bezahlt? Das sehen Sie hier? Ja, danke schön. Ist alles in Ordnung. Ja. Gut. Und jetzt? So, jetzt kriegen Sie von mir Ihre Autonummer und damit gehen Sie in das Geschäft nebenan, zwei Häuser weiter gleich und da bekommen Sie Ihre neuen Nummernschilder. Ja, Moment, damit kann ich die Schilder nicht bei Ihnen kaufen? Nein, nein, das können wir nicht. Wir verkaufen keine Schilder, das müssen Sie schon selbst kaufen im Geschäft. Das, ach, ja, ja. So. Mhm. Das kostet 15 Mark und mit den Schildern kommen Sie dann wieder zu mir und bekommen von mir einen amtlichen Stempel und dann, ja? Also Moment, dass ich das klar habe. Ja, bitte. Ich gehe jetzt mit dieser Autonummer von Ihnen, ja, in richtig, diese Schilderstelle, ja, hole mir die Schilder und komme dann wieder zu Ihnen zurück. Genau, und bekomme von mir den amtlichen Stempel auf die Schilder. Ist gut, ich, ja, verstehe. Ja, ja. So, also das hier sind die Schilder. Ja. Ja, Moment, ich mache Ihnen den Stempel drauf. Moment. So. Hier ist das eine. Ja. Das ist das andere für hinten. Bitte schön. Ja. Ja, so. Und können Sie mir die jetzt dann bitte anmachen? Nein, nein, wir sind keine Werkstatt, wissen Sie. Schilder bringen wir nicht grundsätzlich nicht. Ja, aber müssen Sie schon in eine Werkstatt gehen, müssen sich selbst bemühen. Na, hören Sie mal, so viel Zeit habe ich langsam nicht mehr. Ich meine, ich bin ziemlich knapp dran, ich laufe hier den ganzen Vormittag herum. Das geht doch ganz schnell, wissen Sie. Da gehen Sie jetzt, wenn Sie hier rauskommen, ja? Schauen Sie mal, das Polizeigebäude, das kennen Sie, da gehen Sie rechts. Nee, kenne ich nicht. Also, ja, wenn Sie hier rauskommen. Ja. Ja, geradeaus und halten Sie jetzt ein bisschen links, da kommt das Polizeigebäude und rechts am Polizeigebäude vorbei, gleich die erste Querstraße. Ja. Da kommt ein großer Platz und dahinter ist eine Tankstelle und die bringen Ihnen die Schilder ganz schnell an. Aha, na hoffentlich. Gut, also ich bedanke mich. Keine Ursache, gern geschehen. Wiederschauen. Wiedersehen.